Abschnitt 2 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 2. Der Prozess gegen den Bankier August Sternberg wegen Sittlichkeitsverbrechen, Teil 2. Im weiteren Verlauf wurde der Vormund der Frieda Beuder, der Rektor und die Lehrer, der Vorsitzende der ersten Verhandlung, Landgerichtsdirektor Weinmann, Frau Huth und Frau Schindler, bei denen das Mädchen in Pflege war, vernommen. Alle diese Zeugen gaben sich die erdenklichste Mühe, aus dem Mädchen herauszubekommen, weshalb sie jetzt das Gegenteil sage von dem, was sie früher mit vollster Bestimmtheit in allen Einzelheiten erzählt habe. Das Mädchen antwortete entweder gar nicht oder sagte, »Ich weiß nicht. Jetzt sage ich die Wahrheit. Das vorige Mal habe ich gelogen, weil Herr Stierstädter mir gedroht hatte.« Es erschien ferner als Zeuge Kriminalschutzmann Rohrbach. Es sei Ordonnanz des Direktors von Merscheid-Hüllesen und als solcher zumeist in dem Büro anwesend, auch während die Beamten ihrem Chef Bericht erstatteten. Es sei ihm auffallend gewesen, dass Stierstädter im Vorzimmer das Gespräch häufig auf den Prozess Sternberg brachte und dabei ein mehr als gewöhnliches Interesse für den Ausgang an den Tag legte. Es war unter allen Kriminalbeamten bekannt, dass Stierstädter eine wichtige Rolle in dem Prozess spielte und sich darauf etwas einbildete. Am Tag vor der Verhandlung habe Stierstädter triumphierend gesagt, »Na, morgen geht es los. Ich habe ihn jetzt. Der Jude muss jetzt hinein.« Er, Zeuge, habe Veranlassung genommen, Stierstädter zu ermahnen, dass er nicht gehässig und eigenmächtig gegen Sternberg vorgehen und nicht mehr aussagen solle, als er verantworten könne. Er möge an seine Familie denken und vorsichtig sein. Auf Befragen gab der Zeuge an, dass er auch zu Stierstädter gesagt habe, es könne für ihn von Nutzen sein, wenn er nicht allzu schroff gegen Sternberg vorgehe. Dies sei darauf zurückzuführen, dass der Direktor von Hüllesen Bemerkungen gemacht habe, wonach Stierstädter zu eigenmächtig vorgehe. Er habe Stierstädter darauf vorgehalten, dass er bei einem etwaigen Abgange doch ein gutes Attest brauche. »Ach was«, habe Stierstädter geantwortet, »ich brauche keinen Menschen und brauche auch kein Attest.« Im weiteren Verlauf erschien als Zeugin die 16-jährige Hedwig Ehlert, ein hübsches, körperlich sehr entwickeltes Mädchen. Sie hatte im Kottbuser Gefängnis wegen Diebstahls in Strafhaft gesessen und befand sich zurzeit im Magdalenenstift. Als sie kaum 13 Jahre alt war, soll sie in der Passage, die die Bärenstraße mit der Straße unter den Linden verbindet und in der Friedrichstraße auf Männerfang ausgegangen und der Prostitution obgelegen haben. Sie bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, sie sei von Freundinnen darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie bei der Fischer in der Alexandrinenstraße 1b viel Geld verdienen könne. Dort wohne ein reicher Modellmaler, der Modelle brauche. Sie habe deshalb die Zahl der Mädchen, die bei der Fischer aus- und eingingen, vermehrt. Als Kriminalkommissar von Dreskow, der Zeugin in Cottbus das Bild des angeklagten Sternberg vorlegte, soll sie in ihm den Maler wiedererkannt haben. In der Verhandlung erklärte sie, Herrn Sternberg nicht als den Maler wiederzuerkennen. Sie musste den Angeklagten recht genau betrachten. Sternberg musste mit der Zeugin sprechen, die Zeugin blieb jedoch dabei, dass sie den Angeklagten nicht als den Maler wiedererkenne. Letzterer scheine ihr mehr Haare gehabt und auch einen anderen Dialekt gesprochen zu haben. Die Zeugin gab zu, in der vorigen Verhandlung gesagt zu haben, sie erkenne Sternberg wieder. Sie wollte aber doch ein Kopfnicken ihrer früheren Gefängniskollegin, Zeugin Schnörwange, dazu bewogen sein. In Cottbus habe sie auch nur gesagt, wenn die Schnörwange ihn erkennt, dann wird er es ja wohl sein. Sie erklärte ferner, dass sie mit demselben Maler auch bei einer Frau Töpfer in der Besselstraße verkehrt habe. Die angeklagte Wender bestritt auf Befragen, dass sie die Zeugin jemals bei der Fischer gesehen habe. Die Zeugin blieb jedoch dabei und beschrieb das Zimmer, wobei sie erwähnte, dass auch eine Staffeleiterin gestanden habe. Auch das bestritt die Angeklagte Wender. Die Zeugin beschrieb ferner einen großen Hund, eine Katze und viele Vögel, die in der Fischerschen Wohnung gewesen sein sollen. Die Angeklagte Wender betonte, dass niemals Vögel in der Wohnung gewesen seien und dass sie auch das Mädchen niemals dort gesehen habe. Die Zeugin erklärte, dass sie sich in der Zwischenzeit sehr verändert habe. Auf Befragen des Staatsanwalts, ob sie von irgendeiner Seite beeinflusst worden sei, erklärte die Zeugin, es haben sich mehrere Herren an sie herangedrängt und über die Sternberg-Sache mit ihr gesprochen. Besonders sei dies ein Mann gewesen, der sich Epstein nannte, und auch ein Kapitän Wilson. Epstein habe ihr gesagt, dass er nach Amerika gehe, ob sie mitkommen wolle. Sie wäre auch mitgegangen, aber ihr Vater würde es verhindert haben. Auch andere Herren haben sich an sie herangemacht und ihr gesagt, sie solle die Wahrheit sagen, damit nicht ein Unschuldiger verurteilt werde. Sie hätten ihr ferner gesagt, sie würde diesmal vereidigt werden und wenn sie beschwören würde, dass es Sternberg sei, dann würde sie ins Zuchthaus kommen. Sie habe von Epstein 10 Mark, dann 20 Mark und von den anderen Herren 15 Mark erhalten. Sie habe auch Briefe erhalten, in welchen sie angewiesen wurde, was sie aussagen solle. Die Briefe habe sie nach ergangener Anweisung verbrannt. Staatsanwalt Braut, ich frage Sie noch einmal, ist es nun wirklich wahr, was Sie heute behaupten, dass Sie Sternberg nicht wiedererkennen? Die Zeugin schlug die Augen nieder und begann zu weinen. Staatsanwalt, na, heraus mit der Sprache. Die Zeugin schwieg. Staatsanwalt, ich frage Sie noch einmal. Sie werden vor Gott, dem Allmächtigen, heute zu schwören haben. Gehen Sie doch in Ihr Gewissen hinein. Ist Sternberg der Mann gewesen? Zeugin weinte. Staatsanwalt, na, Elert, besinnen Sie sich. Zeugin, ja, er ist es gewesen. Große allgemeine Bewegung. Angeklagter Sternberg rief mit lebhafter Gebärde dazwischen. Das ist ja eine abgekartete Sache. Der Staatsanwalt verbat sich derartige Äußerungen und der Vorsitzende untersagte derartige Ausbrüche der Empörung. Vorsitzender, warum haben Sie vorhin etwas ganz anderes gesagt? Zeugin, es ist mir gedroht worden. Vorsitzender, wer hat Ihnen gedroht? Zeugin, auf dem Korridor hat ein großer Herr mit dunklem Schnurrbart und Zylinder im Vorübergehen zu mir gesagt, wenn du es sagst, dann kommst du nicht mehr lebendig heraus. Auf Antrag des Staatsanwalts ordnete der Vorsitzende an, dass sämtliche Zeugen sofort in den Saal eintreten. Sämtliche Herren mussten den Hut aufsetzen, die Zeugin fand aber den Herrn, der sie bedrohte, nicht heraus. Vorsitzender, Sie wiederholen also im Hinblick auf den Eid, den Sie zu leisten haben werden, jeder Irrtum ist ausgeschlossen, Sie haben Herrn Sternberg in Cottbus nach dem Bilde erkannt, Sie haben ihn in der vorigen Verhandlung erkannt und Sie erkennen ihn auch jetzt wieder. Zeugin, ja. Die Zeugin bekundete des Weiteren, dass Herr Epstein unter anderem auch gesagt habe, sie solle nur angeben, dass der betreffende Mann einen anderen Dialekt gesprochen habe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Heinemann erinnerte daran, dass die Zeugin in der vorigen Verhandlung auch eine Frau mit allerlei Dingen belastet habe, die sich als durchaus falsch herausgestellt haben. Auf die Frage eines Beisitzers bestätigte die Zeugin, dass sie mit 15 Jahren schon einen Zuhälter hatte. Verteidiger Justizrat Dr. Sello hielt der Zeugin vor, dass sie doch auch heute auf alle Fälle einmal die Unwahrheit gesagt habe und dass sie heute manche Einzelheiten angegeben, von denen sie in der vorigen Verhandlung kein Wort gesagt habe. Sie antwortete, dass sie nicht danach gefragt worden sei. Justizrat Dr. Sello, ich frage Sie nun auch unter Hinweis auf die Heiligkeit des Eides. Was ist nun wahr, was Sie zuerst oder was Sie zuletzt gesagt haben? Zeugin, was ich zuletzt gesagt habe. Angeklagter Sternberg, ich habe die Zeugin im ersten Termin zum ersten Male gesehen. Ich erkläre so feierlich wie möglich, dass ich das Mädchen vorher niemals gesehen habe. Ich hatte schon im vorigen Termin den Eindruck, dass durch eine Improvisation Fräulein Wender unglaubwürdig gemacht werden sollte. Wie das Komplott zustande gekommen ist, vermag ich im Augenblick nicht zu übersehen. Das wird sich aber hoffentlich noch ergeben. Jedenfalls spricht das Vorleben, die Vorstrafen und noch manches andere nicht für die Glaubwürdigkeit der Zeugin. Bezüglich des Vorlebens möchte ich beantragen, die Akten vorzulegen. Ich werde verschiedene Persönlichkeiten benennen, die über die Glaubwürdigkeit der Zeugin bekunden werden. Die Zeugin wehrte sich gegen diese Äußerungen. Herr Epstein habe ja auch einmal gesagt, Stierstädter und von Treskow würden noch ins Zuchthaus gebracht werden. Angeklagter Sternberg. Er habe die bestimmte Überzeugung, dass die Namen Wilson und Epstein nicht zufällig durch das Mädchen in die Verhandlung hineingebracht worden seien, dass dies alles vielmehr nur Glieder einer wohlgeordneten Komplottkette seien. Auf eingehendes Befragen des Angeklagten erklärte die Zeugin, dass sie mit Stierstädter außer bei Gelegenheit einer Vernehmung nicht zusammengekommen sei. Ihren Vater kenne Stierstädter, sie wisse aber nicht, ob er in dessen Wohnung gewesen sei. Angeklagter Sternberg, es hat auf mich den Eindruck gemacht, dass hier ein weiteres Glied einer sehr geschickt und höchst gewandt konstruierten Abrede vorliegt. Das Mädchen ist nach meiner festen Überzeugung dahin instruiert worden, zuerst heute hier Nein zu sagen, dann durch den Hinweis auf den Eid sich bewegen zu lassen, zu weinen und zögernd mit der angeblichen Wahrheit herauszukommen. Auf Sie, meine Herren Richter, kann es natürlich nicht den Eindruck machen wie auf mich, weil sie nicht in meine Seele blicken können, der ich ganz genau weiß, dass die Aussage von A bis Z nicht wahr ist. Vorsitzender. Angeklagte Wender, Sie haben doch nun gehört, wie es dem Staatsanwalt gelungen ist, nach und nach die Zeugin Ehler zur Wahrheit zu bringen und wie diese mit einer gewissen elementaren Gewalt durchgedrungen ist. Was sagen Sie nun dazu? Angeklagte Wender. Ich bleibe dabei, dass ich das Mädchen nie bei der Fischer gesehen habe. Staatsanwalt Braut, in der Darlegung des Angeklagten liegt doch eigentlich die schamlose Verdächtigung, dass ich die Zeugin zu ihrer Aussage abgerichtet habe. Angeklagter Sternberg, ich habe ja allerdings verschiedentlich den Eindruck gehabt, dass der Herr Staatsanwalt wiederholt Fragen aufgrund neuer Informationen stellte, die er in der Zwischenzeit aus polizeilichen Kreisen erhalten haben muss. Aber ich erkenne durchaus an, dass der Herr Staatsanwalt loyal vorgeht. Ich will zugestehen, dass, wenn ich Richter wäre, ich mich auch durch die Aussage der Zeugin vielleicht überzeugt halten würde. Ich bitte aber nur, diese Sache etwas zu vertagen und das weitere Beweismaterial erst abzuwarten. Staatsanwalt, es bedarf keiner Erklärung des Angeklagten, ob ich loyal vorgehe oder nicht. Die Zeugin Ehlert erzählte unter anderem noch, dass sie ihrem Vater sofort mitgeteilt habe, was die fremden Herren alles von ihr gewollt haben. Ihr Vater habe sich dies auch aufgeschrieben. Außerdem sei ihr auch gesagt worden, man wolle die Sache so drehen, als ob sie nicht recht bei Verstande sei. Angeklagter Sternberg stellte durch eine Anzahl von Fragen fest, dass der Vater der Zeugin Gelegenheitsschreiber sei. Kriminalschutzmann Stierstädter verneinte die Frage, ob Ehlerts Vater etwa für die Polizei Schreibereien verrichte. Auf Befragen eines Beisitzers erklärte die Zeugin Ehlert, dass sie im August 1884 geboren sei und im vorigen Jahr zum ersten Male mit Herrn Sternberg etwas zu tun gehabt habe. Frieda Beuder wurde nochmals vorgerufen und gefragt, was denn nun an ihrer Aussage wahr sei. Sie antwortete recht energisch. Was ich jetzt hier ausgesagt habe, ist die Wahrheit. Vorsitzender, hat dir neuerdings jemand gedroht, dass du in die Zwangserziehung oder ins Waisenhaus kommen würdest? Zeugin, nein. In weiteren Sitzungen wurde mitgeteilt, dass die Masseuse Margarete Fischer, die nach New York geflüchtet sei, bereit sei, sofort vor Gericht als Zeugin zu erscheinen unter folgenden Bedingungen. Erstens, freies Geleit. Zweitens, Zahlung einer Summe von 5.000 Mark. Drittens, freie Fahrt zweiter Klasse und freie Verpflegung für sich und ihre Begleiterin Helene Fischer. Der Staatsanwalt bemerkte, dass er bereit sei, soweit dies innerhalb der gesetzlichen Grenzen gehe, die Hand dazu zu bieten, dass die Fischer hier in Berlin an Gerichtsstelle erscheine. Es werde sich fragen, ob es der preußische Staat, unter dessen Steckbrief die Margarete Fischer stehe, erfüllen kann. Ganz unerfüllbar erscheine ihm die Zahlung von 5.000 Mark. Es bestehe keine gesetzliche Möglichkeit, eine derartige Summe zu zahlen, denn in Frage könne bloß die Anwendung der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige kommen. Und wenn auch bei weiten Reisen in dieser Beziehung großes Entgegenkommen gezeigt werden könne, so sei doch die Zahlung einer derartigen festen Summe völlig ausgeschlossen. Dagegen sei es angängig, freie Her- und Rückfahrt zweiter Kajüte zu gewähren. Was die Forderungen des freien Geleits anlange, so sei Folgendes zu erwägen. Die öffentliche Klage gegen Margarete Fischer sei seines Wissens noch nicht erhoben. Es sei nur gegen sie im Vorverfahren vom Amtsgericht I ein Haftbefehl erlassen worden. Nach seiner Meinung würde diese Strafkammer befugt sein, der Margarete Fischer freies Geleit zu gewähren. Die Staatsanwaltschaft würde eventuell in der Lage sein, ihrerseits den amtsrichterlichen Haftbefehl aufzuheben. Diese Aufhebung würde aber für die Staatsanwaltschaft gleichbedeutend sein mit der Nichtverfolgung eines Verbrechens und deshalb würde er sich zu einer solchen Aufhebung nur für befugt halten, wenn die Strafkammer beschließt, dass, um das Herkommen der Zeugin zu ermöglichen, ein solcher Schritt unternommen werden solle. Rechtsanwalt Dr. Werthauer: Für Herrn Sternberg wird es keine große Sache sein, die 5.000 Mark selbst zu geben. Er würde es aber jedenfalls nur dann tun, wenn es der Gerichtshof ausdrücklich für zulässig erklärt, damit nicht wieder der Verdacht einer Beeinflussung entsteht. Verteidiger Rechtsanwalt Fuchs: Die Verteidigung, welche selbst die Ladung der Margarete Fischer beantragt hat, hat gegen die Vorschläge des Staatsanwalts nichts einzuwenden. Justizrat Wronka bat, die Entscheidung darüber, ob Herr Sternberg die 5.000 Mark aus eigenen Mitteln hergeben soll, bis morgen zu vertagen, da alsdann der heute nicht anwesende Justizrat Dr. Sello wieder zur Stelle sein werde. Staatsanwalt Braut: Prinzipiell scheine ihm nicht angängig, dass der Staat in einem solchen Strafverfahren ein derartiges Geschenk annimmt. Es würden aus dieser Hergabe der Summe durch den Angeklagten auch neue Bedenken bezüglich der Glaubwürdigkeit der Zeugin sich ergeben. Angeklagter Sternberg: An den 5.000 Mark würde ihm an sich nichts gelegen sein, aber er habe doch auch die Vermutung, dass, wenn er die Summe hergebe, wieder der Verdacht entstände, dass die Fischer beeinflusst seien und nicht mehr als unbefangene Zeugin erachtet werden könnte. Gibt aber der Staatsanwalt die 5.000 Mark, so würde sich die Fischer sagen: Das ist ja himmlisch, ich werde wegen eines Verbrechens steckbrieflich verfolgt und so wie ich die Bereitschaft zur Reise erkläre, erhalte ich nicht nur freie Fahrt für mich und eine angebliche Gesellschafterin, sondern bekomme noch ein kleines Vermögen von 5.000 Mark sowie freies Geleit. Sie wird sich sagen, dass sie einem solchen Staatsanwalt sehr obligiert und dankbar sein muss und daraus ergebe sich wieder die Gefahr, dass sie etwas aussagt, was sie nicht verantworten kann. Wenn er in so phänomenaler Weise entgegengekommen werde, müsse ihre Zeugenaussage bedenklich erscheinen. Staatsanwalt: Der Angeklagte Sternberg hat hier soeben ein sehr feines Gefühl für die Einwirkung des Geldes auf Zeugen bekundet. Das ist mir sehr interessant gewesen. Was ich gegen die Fischer auszusetzen habe, hat der Angeklagte Sternberg wiederholt. Auch ich glaube, sie ist auf alle Fälle eine so wenig intakte Zeugin, dass auf ihre Aussage kein großes Gewicht zu legen sein dürfte. Angeklagter Sternberg: Mir ist kein Fall bekannt, dass auf Zeugen mit Geld eingewirkt worden ist. Nur der Herr Staatsanwalt wittert in jeder Ermittlung, die von unserer Seite angestellt wird, eine Beeinflussung und hält schon jeden, der mit einem Detektiv spricht, für verdächtig. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende: Der Gerichtshof weist die Zumutung, einer als Zeugin vorgeladenen Person gewisse Bedingungen zu erfüllen, zurück, namentlich auch die Zumutung, ihr einen Betrag von 5.000 Mark zu zahlen oder mit dem Angeklagten Sternberg in irgendeine Erörterung darüber zu treten, ob und in welcher Form dieser zur Hergabe der 5.000 Mark bereit sei. Der Gerichtshof erklärt sich ferner für unzuständig, die Gewährung eines freien Geleits zu beschließen, weil die Strafsache Fischer erst im Vorverfahren sich befindet und eine Verbindung dieser Sache mit der Affäre Sternberg durch die Strafkammer nicht beschlossen werden kann. Der Gerichtshof gibt dem Staatsanwalt anheim, die Aufhebung des Haftbefehls durch das Amtsgericht herbeizuführen und ist bereit, diejenigen Gebühren anzuweisen, welche angemessen und gesetzlich sind. Dazu sind auch die Gebühren für die Mitreise einer Gesellschafterin zu rechnen. Im Verlauf der Verhandlung erschien als Zeugin Fräulein Helene Pfeffer. Der Zeugin, die damals 37 Jahre alt war, sah man die Spuren der einstiger großer Schönheit an. Sie hatte kohlschwarze Augen und ein schneeweißes, klassisch schönes, fein geformtes Gesicht. Sie gab an, sie sei mit 17 Jahren zu Sternberg als Wirtschafterin gekommen, als dieser noch unverheiratet war. Sie habe in intimem Verkehr mit Sternberg gestanden. Sternberg habe ihr nach einiger Zeit den Vorschlag gemacht, ein Pensionat für kleine Mädchen zu errichten. Er werde sie alsdann oftmals besuchen. Darüber seien sie in Konflikt gekommen und sie sei im Unfrieden von Sternberg geschieden. Sternberg habe dann mehrfach gesagt, er wolle für sie sorgen, er habe es aber nicht getan. Von der ganzen Woider-Sache habe sie keine Ahnung gehabt und könne darüber gar nichts sagen, Auch stehe sie mit dem bei der Polizei eingegangenen anonymen Brief in gar keiner Verbindung. Stierstädter sei eines Tages bei ihr erschienen und habe gesagt, dass er bezüglich der Sternberg-Sache recherchiere und aus einem Briefe gesehen habe, dass sie etwas wisse. Sie habe dies sofort verneint. Stierstädter meinte aber, sie wolle wohl bloß nichts sagen, worauf sie antwortete, ich kann absolut nichts sagen, ich weiß absolut im Falle wohl nichts. Ich bin 17 oder 18 Jahre von Herrn Sternberg weg, habe keinen Verkehr mehr mit ihm gehabt und weiß nichts. Sie habe dann ferner gesagt, dass sie mit ihrer Aussage Herrn Sternberg weder nützen noch schaden könne, sie sei schwer krank und bitte, sie ganz aus dem Spiel zu lassen. Vorsitzender, wie sind Sie denn nun auf die Polizei gekommen, und zwar gerade zu der Zeit, als Frieda Beuder dort vernommen wurde? Zeugin, sie sei sehr erschreckt über die Mitteilung des Herrn Stierstädter gewesen und befürchtete, dass, wenn die Angelegenheit in die Zeitungen komme, auch ihr Name damit verquickt werden würde. Deshalb sei sie auf das Polizeipräsidium gegangen. Auf dem Korridor habe sie Herrn Stierstädter gesprochen und dieser habe gesagt, sie brauche nichts zu erzählen, das Kind sei schon ermittelt und werde gerade von Herrn von Dreskow vernommen. Sie habe Herrn von Dreskow bitten wollen, mit Rücksicht auf ihre schwere Krankheit und ihre bevorstehende Operation sie aus der Sache herauszulassen. Vorsitzender, zu welchem Zweck hat Ihnen Herr Stierstädter das Kind gezeigt? Zeugin, der Herr Stierstädter sagte, es sei erzählt worden, dass Fräulein Fischer ein Mädchen eingesperrt gehalten habe. Sie selbst habe das natürlich sofort bestritten. Sie habe aber gewusst, dass Fräulein Fischer einmal eine kleine Pensionärin gehabt habe und deshalb habe sie sich das Kind angesehen. Sie habe keine feindliche Gesinnung gegen Herrn Sternberg mehr. Die Zeit habe das ausgeglichen. Sie sei auch in keiner Weise von Sternberg oder anderen Personen zu falscher Aussage bestimmt worden, sondern habe die Wahrheit gesagt. Angeklagter Sternberg behauptete, die Zeugin sei von intensiver Feindschaft gegen ihn beseelt. Es sei vollständig unwahr, dass er ihr zugemutet habe, ein Pensionat für kleine Mädchen zu errichten. Als die Zeugin von ihm weggegangen war, habe sie sich in der Charlottenstraße ein Absteigequartier gemietet und sich der Straßenprostitution ergeben. Die Zeugin sprang darauf in furchtbare Erregung auf und bemerkte, Sternberg habe nach der Fournasson-Sache sich mit ihr in Verbindung gesetzt, sie gefragt, warum sie denn so voll Gift und Galle gegen ihn sei und sie schließlich bedroht, dass er sie vernichten werde. Er habe sie unglücklich gemacht, sie ihrem Schicksal überlassen, nachdem sie von ihm gegangen. Er habe sie mit Füßen getreten und sie im Hunger und Elend gelassen. Das sei empörend. Die Zeugin, welche sich in immer größeren Groll hineinredete, behauptete schließlich, dass Sternberg sie zur Kuppelei habe treiben wollen, dass er von ihr verlangt habe, ihm kleine Mädchen von 12 bis 14 Jahren zuzuführen und dass er auch gegen eine kleine Verwandte Unanständigkeiten begangen habe bzw. habe begehen wollen. Sie habe sich geweigert, ihm dieses Verlangen zu erfüllen und auf das Zuchthaus verwiesen, worauf er gesagt habe, es schade ja nichts, wenn sie einmal ins Zuchthaus gehe. Einmal habe Sternberg zu ihr gesagt, ich hätte gern eine 8-Jährige, alte Weiber von 16 Jahren sind mir zuwider. Der Angeklagte zeigte hierdurch heftige Gebärden an, dass diese ganze Erzählung Erfindung sei und gab dieser Ansicht auch erregten mündlichen Ausdruck. Er wurde aber wiederholt von der sehr empörten Zeugin mit den Worten unterbrochen. Es ist doch wahr! Wenn mich ein Millionär hier schließlich noch zur Kupplerin machen will, dann kenne ich keine Rücksicht mehr! Der Angeklagte Sternberg blieb dabei, dass an der ganzen Erzählung kein wahres Wort sei. Die Pfeffer sei seinerzeit freundschaftlich von ihm geschieden. Erst etwa 2 Jahre später habe sie begonnen, Erpresserbriefe an ihn zu richten. Es sei sogar so weit gegangen, dass die Zeugin ihn mit Vitriol und Mord bedroht habe. Vorsitzender. Woher wissen Sie, dass die Zeugin die Schreiberin war? Angeklagter. Die Briefe waren ja mit ihrem Namen unterschrieben. Vorsitzender. Haben Sie die Briefe? Angeklagter. Jawohl. Ich habe mir alle Behauptungen der Zeugin aufgeschrieben, um ihr durch Vorliegen der Briefe zu beweisen, dass sie die Unwahrheit spricht. Vorsitzender. Wo befinden sich die Briefe? Angeklagter. In meiner Wohnung. Ich nehme an, in der Wilhelmstraße. Staatsanwalt. Dann beantrage ich, dass dort nach den Schriftstücken gesucht wird. Angeklagter. Ich bin gewiss damit einverstanden, aber ich muss bemerken, dass man wohl 2 Tage Zeit haben müsste, um die Briefe herauszufinden. Ich nehme an, dass sie sich in einer der vielen großen Kisten befinden, die auf dem Boden stehen. Vorsitzender. Haben Sie denn nicht, wie es Geschäftsleute zu tun pflegen, die Briefe nach den einzelnen Jahrgängen sortiert? Angeklagter. Die Privatbriefe nicht. Der Gerichtshof beschloss darauf, den Kriminalkommissar von Treskow mit einem Beamten sofort nach der Wilhelmstraße zu entsenden, um nach den Briefen zu suchen. Der Angeklagte Sternberg fragte die Zeugin, ob er ihrer Mutter nicht noch längere Zeit nach der Trennung Unterstützungen habe zukommen lassen. Die Zeugin räumte dies ein, fügte aber hinzu, dass ihr selbst nach dem Bruch keinerlei Zuwendungen gemacht worden seien. Sternberg bemerkte, dass er gegen alle Leute eine offene Hand gehabt habe und es sei entschieden unwahr, dass er die Zeugin mittellos von sich gestoßen habe. Zweifellos sei auf die Zeugin eingewirkt worden. Der Eifer des Kriminalbeamten Stierstädter müsse doch jedenfalls als ungewöhnlich bezeichnet werden. Er bleibe dabei, dass er das Opfer eines vollständigen Komplotts geworden sei, dessen Zentrum die Pfeffer und Clara Fischer seien, die untereinander und mit der Margaret Fischer in New York in regen Briefwechsel standen. Die Zeugin entgegnete, sie habe der Margarete Fischer einmal geschrieben, sie solle doch in dieser entsetzlichen Sache die Wahrheit sagen. Wenn Sternberg schuldig sei, dann müsse sie es sagen. Sei die ganze Wäuder-Sache aber nicht wahr, dann wäre es furchtbar, wenn Sternberg unschuldig verurteilt würde. Angeklagter Sternberg warf den Aussagen dieser Zeugin wiederholt in höchster Erregung das Wort Lüge entgegen, sodass der Vorsitzende ihm das ernstlich untersagte. Er entschuldigte sich damit, dass er hier um seine ganze Existenz kämpfe und naturgemäß durch solch total unwahren Beschuldigungen erregt werde. Staatsanwalt Brau teilte mit, nach einem neuerdings eingetroffenen Telegramm des Generalkonsuls in New York ist die Fischer bereit zu kommen, wenn ihr $200 zur Einlösung ihrer Sachen gewährt werden und sie erfahre, wie viel Reise- und Versäumniskosten ihr vergütigt werden. Sie sei ganz mittellos. Der Staatsanwalt beantragte, einen Gerichtsbeschluss zu fassen. Der Gerichtshof blieb auf seinem Standpunkt stehen, dass er nur gesetzliche Gebühren gewähren könne. Er habe diese überschläglich auf höchstens 380 Mark veranschlagt, wobei für die Fischer und ihre Begleiterin 14 Tage Herfahrt, 14 Tage Rückfahrt und ein 10-tägiger Aufenthalt auf dem Festlande als Unterlage angenommen seien. Ferner würde ihr ein Freibillet von New York nach Berlin und ein barer Vorschuss von 100 Mark zu gewähren sein. Im weiteren Verlauf erschien Geheimer Kriegsgerichtsrat Dr. Rohmen, der in der ersten Verhandlung amtierender Staatsanwalt war, als Zeuge. Es sei sehr erstaunt gewesen zu hören, dass Frieda Woider zu ihrer früheren Aussage gedrillt sein soll. In seiner 15-jährigen Tätigkeit als Staatsanwalt habe er zu unterscheiden gelernt zwischen eingepaukten Aussagen und solchen, die auf wahren Erlebnissen beruhen. Die Möglichkeit, dass Stierstädter die Frieda Woider bearbeitet haben könnte, halte er für vollständig ausgeschlossen. Er erkläre unter seinem Eide, dass er kaum jemals einen Beamten von solcher Pflichttreue, Findigkeit und Energie kennengelernt habe wie Herrn Stierstädter, dem es neben Herrn von Treskow in erster Linie zu danken sei, dass die Übeltaten, um die es sich hier handle, aufgedeckt worden seien. Er, Zeuge, habe wiederholt Veranlassung genommen, dem Herrn Regierungsrat Dieter Ricci zu erklären, dass er geradezu erstaunt sei über die Pflichttreue dieses Beamten. In den 7 Monaten, in denen er mit Herrn Stierstädter zu tun gehabt habe, habe er sich den Mann sehr scharf angesehen und sich oft die Frage vorgelegt, ob bei ihm vielleicht eine Voreingenommenheit vorwalte. Er habe sich in seiner staatsanwaltlichen Tätigkeit immer das nobile Offizium der Staatsanwaltschaft vor Augen gehalten, auch alle für einen Angeklagten sprechenden Entlastungsmomente zu sammeln, und er würde es unbedingt für seine Pflicht gehalten haben, wenn ihm eine Voreingenommenheit oder Animosität bei Stierstädter bemerkbar gewesen wäre, diese nicht zu dulden und ihn ablösen zu lassen. Er habe sich sehr gewundert, dass ein solcher Beamter mit so anerkennenswerter Dienstfreude plötzlich kaltgestellt werden sollte. Er, Zeuge, habe schon längere Zeit Aussicht gehabt, bei der Staatsanwaltschaft nicht länger zu bleiben, und angesichts der Machinationen, die von Seiten der Agenten und Freunde des Angeklagten, letzteren selbst könne er in dieser Beziehung nicht verdächtigen, habe er sich auf die Polizei stützen müssen und deshalb auch dem Stierstädter die Anweisung gegeben, die Frieda zu beobachten. Er habe nun gelesen, dass er Stierstädter von anderer Seite der Auftrag gegeben worden sei, diese Anweisung nicht auszuführen. Wenn er eine Ahnung davon gehabt hätte, würde er sofort zu dem Regierungsrat Dieter Ricci oder dem Polizeipräsidenten gegangen sein und lebhafte Beschwerde erhoben haben, und zwar aufgrund des Paragraphen 153 des Gerichtsverfassungsgesetzes, wonach er als Staatsanwalt zur Erteilung solcher Anweisungen nicht der Genehmigung der Polizeibehörde bedarf. Für ihn falle die Frage, wann die Frieda Woider wohl zu einer anderen Meinung gekommen sein mag, mit dem Augenblick zusammen, da Herr Stierstädter lahmgelegt wurde und nun die Agenten und Freunde Sternbergs freie Hand zu ihren Machinationen hatten. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Fuchs I. Der Herr Zeuge hat dem Zeugen Stierstetter das glänzendste Zeugnis gegeben. Würde er dabei bleiben, wenn er weiß, dass Stierstetter vormittags mit einer Person wegen Kuppelei amtlich verhandelte und abends sich an derselben Person und an einer anderen Frauenperson sittlich verging? Zeuge, er habe keine Kenntnis davon, dass Stierstetter aus Anlass einer amtlichen Handlung sich vergessen habe. Er habe nur gelesen, dass Stierstetter mit der Hausmann geschlechtlich verkehrt habe. So sehr er es bedauere, dass ein so überaus pflichttreuer und fündiger Beamter sich vergessen habe, so habe dies doch auf das, was vorher liegt, nicht den geringsten Einfluss. Er habe Herrn Stierstetter auf Herz und Nieren geprüft und sei sich immer bewusst gewesen, dass es Pflicht der Staatsanwaltschaft sei, neben den Belastungsmomenten auch die Entlastungsmomente zu sammeln. Damals habe er den Eindruck absolutester Zuverlässigkeit des Zeugen Stierstetter erhalten und dieser habe ihm viele Beweise erstaunlicher Findigkeit gegeben. Seine Ermittlungen hätten sich bis zum Tippelchen über dem i bewahrheitet. Wenn Stierstetter seinen eigenen Vorteil hätte wahrnehmen wollen, dann würde er sich auf die andere Seite geschlagen haben und er sei der Überzeugung, dass sich die Legende von dem Schloss am Genfersee leicht zur Wahrheit hätte machen lassen. Rechtsanwalt Dr. Fuchs. Würde der Herr Zeuge Herrn Stierstetter noch für nicht voreingenommen erachten, wenn er hört, dass er nach der eidlichen Aussage eines Zeugen diesem gesagt hat, und wenn ich Tag und Nacht arbeiten soll, der Jude muss hinein? Zeuge, ich weiß nicht, ob ein Zeuge dies eidlich bekundet hat. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Fuchs I. Da sich der Herr Zeuge auf seine 15-jährige Erfahrung beruft, so frage ich. Sind Sie derselbe Staatsanwalt, der einmal gesagt hat, die Eide der Sozialdemokraten sind mein Eide? Der Vorsitzende beanstandete diese Frage, der Verteidiger ersuchte um einen Gerichtsbeschluss. Der Gerichtshof beschloss, die Frage nicht zuzulassen, da sie mit dieser Sache nichts zu tun habe und außerdem so gestellt sei, dass der Gerichtshof nicht prüfen könne, ob und inwieweit die Behauptung wahr sei. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Fuchs, haben Sie einen tatsächlichen Anhalt dafür, dass die Agenten Frieda Wolder beeinflusst haben? Zeuge, ja. Ich erhielt von dem Zeugen Stierstetter Kenntnis, dass auf Blümkes eingewirkt worden sei durch die Hingabe eines Ringes und so weiter. Der Verteidiger wies auf die Verfügung des Staatsanwalts Rumen, in der ausgedrückt worden, dass gegen Blümkes nicht das geringste Bedenken vorliege. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Werthauer erklärte der Zeuge, dass er bei der Beurteilung der Frage, wann wohl auf Frieda Wolder eingewirkt sei, nach dem alten Satze gehe, post hoc ergo propter hoc. Frieda Wolder habe so lange ihre Beschuldigungen aufrechterhalten, als sie von Stierstetter beobachtet wurde. Als ihr Stierstetter kaltgestellt wurde, kam plötzlich die Wendung. Verteidiger, wie kommt der Zeuge zu der Behauptung, dass Herr Stierstetter kaltgestellt worden ist? Zeuge, es steht doch die Tatsache fest, dass der Auftrag, meine Befehle nicht auszuführen, von einer Seite erfolgt ist, die nicht ganz unabhängig von Herrn Sternberg gewesen zu sein scheint. Rechtsanwalt Dr. Werthauer, glaubt der Zeuge, dass die Fischer und die Wender weggebracht worden sind, wegen der Zeitungsartikel oder wegen des Falles Wolder? Zeuge, aus welchen Gründen Sternberg die Fischer hat wegbringen lassen, weiß ich nicht. Aber ich bin dem Angeklagten die Erklärung schuldig, dass damals der Fall Wolder aktenmäßig noch nicht existierte. Auf weiteres Befragen des Verteidigers wurde festgestellt, dass in der vorigen Verhandlung ein taubstummer Zeuge behauptet hat, er sei einmal von der Frieda Wolder ohne Grund verdächtigt, angezeigt und auf ihre Aussage auch verurteilt worden. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Heinemann gab der Zeuge zu, dass er in der ersten Verhandlung das Gutachten des Physikers Dr. Störmer scharf angegriffen habe. Er betonte aber, er habe die volle Überzeugung, dass Dr. Störmer sein Gutachten nach bestem Gewissen abgegeben habe. Rechtsanwalt Dr. Heinemann, der Herr Zeuge hat doch in dem ganzen Wolder-Fall nur einen einzigen Beeinflussungsversuch mitteilen können. Zeuge, er habe aus dem Detektivdirektor Schulze erst ganz allmählich und auf wiederholtes, ernstes Eindringen herausholen können, dass er 6.000 Mark Honorar erhalten habe und ihm 50.000 Mark für den Fall eines günstigen Erfolgs versprochen worden seien. Dies sei in den Annalen der Rechtspflege noch nicht vorgekommen und er musste annehmen, dass in unlauterer Weise gearbeitet werde. Er habe gerade in dieser Strafsache außerordentlich sorgfältig, penibel, aber auch energisch vorgehen zu müssen geglaubt, weil er, wie immer, so auch hier, sich auf den Standpunkt stellte, Recht müsse Recht bleiben, ob es sich um einen Millionär oder um einen Mann im Arbeiterkittel handle. Er habe es für seine Aufgabe gehalten, alle Maßnahmen der Agenten Sternbergs zu durchkreuzen. Er gehe nicht so weit zu behaupten, dass Herr Sternberg diese Maßnahmen der Agenten veranlasst habe. Er halte Herrn Sternberg dazu für viel zu schlau. Jedenfalls haben ihm seine Freunde mit diesen Treibereien den schlechtesten Dienst erwiesen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Heinemann. In der vorigen Verhandlung ist nicht eine einzige Feststellung getroffen worden, dass Angestellte des Herrn Schulze Verdunkelungs- und Beeinflussungsversuche gemacht haben. Geheimrat Dr. Roman. Nach meiner Erinnerung ist nachgewiesen worden, dass einer Anzahl von Detektiven für Zeitversäumnisse erscheinen vor Gericht kleinere und größere Summen gezahlt worden sind. Verteidiger, können Sie einzelne Namen nennen? Zeuge, nein. Rechtsanwalt Dr. Werthauer, ich stelle also fest, dass die Freundschaftsdienste, die oft in ungeschickter Weise sich für Sternberg bemerkbar gemacht haben, von dem Zeugen nicht direkt auf Letzteren zurückgeführt werden. Sie können also kaum zu seiner Schuldüberführung verwertet werden. Vorsitzender, die Gelder, die verwendet sind, rühren doch wohl unzweifelhaft aus Sternbergs Kasse? Verteidiger, selbst wenn dies der Fall wäre, würde es doch auf die Schuldfrage von gar keiner Bedeutung sein. Angeklagter Sternberg betonte, dass er seit Aufrollen des Falles Woida in strenger Isolierung sich befinde. Er bittet den Zeugen um Auskunft, ob irgendwelche Tatsachen festgestellt sind, die darauf hindeuten, dass er in irgendwelcher Verbindung mit seinen Freunden stehe. Vorsitzender, auffällig ist doch der Zwischenfall bezüglich der Postartikel. Es ist doch sonderbar, wie eine solche Ordre gegeben werden konnte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Werthauer, ist es denn festgestellt, dass eine solche Ordre gegeben worden ist? Staatsanwalt, darüber werden wir vielleicht in wenigen Tagen Auskunft erhalten. Angeklagter Sternberg, ich habe mit den ganzen sogenannten Bestechungsversuchen bezüglich der Post absolut nichts zu tun und habe keinerlei Anweisung gegeben. Geheimrat Dr. Rummen erklärte noch, dass der Angeklagte ihm gegenüber sich immer höflich und ruhig bewegt habe. Angeklagter Sternberg, auch mir ist der Herr Staatsanwaltschaftsrat immer in humaner Weise entgegengekommen. Wenn er aber sagt, er sei nicht voreingenommen gewesen, so ist es außer Zweifel, dass er wissentlich nicht voreingenommen war. Ich behaupte aber, dass er unwissentlich voreingenommen war, von Kopf bis Fuß, von Anfang bis zu Ende. Daher ist es gekommen, dass der reiche Mann nicht mit demselben Maß gemessen wurde wie der arme, sondern dass von Anfang an mit besonderer Schärfe gegen ihn vorgegangen und er schlechter gestellt wurde wie der arme Mann. Ist dem Zeugen auch nur ein einziger Fall bekannt, in welchem die Agenten des Herrn Schulze oder dieser selbst irgendeinem Zeugen zugeredet haben, die Unwahrheit zu sagen? Zeuge, ich kann mich eines bestimmten Falls nicht erinnern. Ende von Abschnitt 2.